Sie hat keine Achtung, alles wird zerstört. Es wird sich genommen, was euch nicht gehört. Ihr schlachtet die Menschen in eurem Todesmarsch. Gebt es einem Gott, ihr werdet gewaltig im Arsch. Schaffen Götter und nicht andersherum. Wer an Götter glaubt, ist wirklich.